Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Im Dorf der Gallier geht es kriegerisch zu. Allerdings nur zum Spiel. Denn auch die jüngsten Gallier erproben bereits ihre kämpferischen Fähigkeiten mit Holzschwertern. Wohlgemerkt, die jüngsten Gallier, nicht die jüngsten Gallierinnen. Wir wollen keine Mädchen. Und warum darf ich nicht mitspielen? Hast du schon mal ein Mädchen in Caesars Armee gesehen? Und außerdem, Mädchen heulen sowieso die ganze Zeit. Das ist nicht wahr. Die Frauen des Dorfes sind es leid, bei allem nur die zweite Geige zu spielen. Ihre Töchter sollen es einmal besser haben. Und darum muss sich etwas an ihrer Erziehung ändern. Die obliegt zurzeit dem Barden Trubadix. Los, Kinder! Die Pause ist um! Wir haben beschlossen, unsere Kinder aus dieser Schule zu nehmen. Sie haben dort zu schlechten Umgang. Bitte? Ja! Und außerdem wird auf unser Ersuchen hin eine Erzieherin aus Lutetia ihre Ausbildung in die Hand nehmen. Vor allem ihre musikalische. Darf ich euch vielleicht daran erinnern, dass allein Druiden und Barden die Lehrbefugnis haben? Na und? Es gibt doch auch Bardinnen, oder? Nein, Madame! Bardinnen gibt es nicht! Wenn überhaupt, dann Barddamen! Oh! Oh! Beim geringsten Ton zieht man mir eins über und dann ersetzt man mich noch durch eine Fremde. Jetzt reicht's! Ich verlasse das Dorf! Armer Trubadix. Er blickt wirklich so drein, als wolle er uns verlassen. Hm. Ich werde Majestix unseren Chef verständigen. Oh, Majestix, unser Chef, Trubadix will uns wegen eines weiblichen Barden verlassen. Sieh an, ist er verliebt? Nein, er ist sauer, dass man ihn zugunsten einer Frau, die nicht aus dem Dorf ist, absägen will. Ach was, ich habe Vertrauen zu uns. Wir barbieren diese Bardin so über den Löffel, dass sie sich schnell wieder verzieht. Ich hätte nicht gedacht, dass es weibliche Barden gibt. Wir treten in das moderne Zeitalter der Antike ein, wo sich vieles verändern kann, Asterix. So wird die Frau mit Fug und Recht dem Manne gleichberechtigt sein, mit Bedürfnissen und Ansprüchen, die ihr bisher ungerechterweise versagt waren. Dann könnte es also auch weibliche Druiden geben? Na, Asterix. Mach keine Witze. Mir ist das Wams wie Hose. Eine Frau wird mich sowieso nicht ersetzen können. Hinkelsteine hauen verlangt viel zu viel Geschicklichkeit. Einstweilen müssen wir Trubadix dazu bewegen, hier zu bleiben. Wenn er nicht gerade singt, ist er ein angenehmer Zeitgenosse. Trubadix scheint es ernst zu sein. Er hat seine 7 Sachen gepackt und richtet seinen Schritt gen Dorfausgang. Das ganze Dorf bittet dich, uns nicht zu verlassen, Trubadix. Leb wohl, undankbares Volk! Welch großer Künstler scheidet mit mir dahin! Aber wo willst du denn hin, Trubadix? Ich suche Zuflucht in meiner kleinen Zweitwohnung da drüben im Wald, wo ich über den Undank der Menschen meditieren kann. Es ist traurig, mit anzusehen, wie unser Barde das Dorf verlässt. Oh ja, selbst wenn es nicht immer die Besten sind, die gehen. Ist das hier das Dorf der Verrückten? Es sind auch nicht immer die Besten, die kommen, könnte man meinen. Psst, Obelix! Madame? Ich bin der Chef hier in diesem Dorf und wünsche, dass ihr eure Ausdrucksweise mäßigt. Ich bitte um Verzeihung, aber unter dieser Vokabel hat man mir ab Lutetia in jeder Unterkunft den Weg zu eurem Dorf gewiesen. Ihr seid also die, wie sagt man denn, die Barden? Der Barde. Ich heiße Maestria. Und sag dem Spinner da, er soll mit dem Lachen aufhören, sonst werde ich laut. Ihr müsst meinen Freund entschuldigen. Das ist das erste Mal, dass er eine Gallierin in Hosen sieht. In der Tat ist Maestria so ganz anders, als es unsere Gallier sonst von Gallierinnen gewohnt sind. Sie hat die Hosen an. Genau gesagt, blaue, quergestreifte Ringelhosen. Ach, Ignoranten! Heutzutage trägt die Lutetierin eben Hosen aus diesem Ginstoff, der aus dem Orient kommt. Nein, das ist es nicht, wo doch jeder weiß, dass nur Längsstreifen schlank machen. Na, du Vollschlanker. Schauen wir mal, ob du in Arithmetik ebenso schlau bist wie in Ästhetik. Sag mir mal das Dreier einmal eins auf. Ganz einfach. Da sind Asterix, Idefix und ich. Aber mit den Wildschweinen auf dem Tisch macht das mehr als drei, ist ja klar. Gut. Morgen will ich dich und deine Streifen bei mir im Unterricht sehen. Kapiert? Aber morgen kann ich nicht. Ich habe noch Hinkelsteine abzuliefern. Obelix, ich bitte dich, verkomplizier die Lage nicht. Auch die Frauen des Dorfes hat die Nachricht erreicht, dass Maestria eingetroffen ist. Mit einem Empfangskomitee, angeführt von Gutemine, wird sie willkommen geheißen. Liebe Madame, wir haben so auf euch gewartet. Ich bin Gutemine, die Frau des Chefs. Und hier sind Madame Verleinix, Madame Automatix und Madame Methusalix. Nennt mich ganz einfach Maestria. Heute Abend geben wir euch zu Ehren einen kleinen Empfang, um unseren neuen Barden den Dorfbewohnern vorzustellen. Ihr werdet sehen, sie sind ein bisschen großschnäuzig, aber dafür lustig und sympathisch. Ich weiß, das habe ich bereits schätzen gelernt. Und wo ist meine Dienstwohnung? Eure Dienste? Ach ja, natürlich. Warum nicht die Hütte von Trubadix nehmen, wo er doch weg ist? Genau, wir geleiten euch hin. Ihr müsst nach dem langen Fußmarsch erschöpft sein. Ja, ich mache nicht gern Karrenstopp. Da weiß man nie, an wen man gerät. Auf den Empfang für Maestria am Abend freuen sich nicht alle im Dorf. Ein Empfang zu Ehren von diesem Barden. Was für eine Idee. Aha. Da haben wir endlich mal eine Person von Stand und guter Erziehung zu Gast. Und schon fühlt sich Monsieur nicht wohl in seiner Haut. Monsieur zieht natürlich den Umgang mit all diesen pflegelhaften, ungebildeten Vielfraßen vor, die ihn zum Chef gewählt haben. Aber ich bitte dich, Minchen. Und hör auf, mich Minchen zu nennen. Das ist albern und vulgär. Wo ist überhaupt dein Amtsschild? Ach, mein einer Träger hat einen moralischen Platten. Dem anderen geht bei meinem Gewicht die Luft aus. Ich glaube, ich brauche mal einen Reserveträger. Ach, immer im entscheidenden Moment haben wir eine Schildpanne. Beim Empfang fragen die Damen des Dorfes den neuen weiblichen Barden interessiert aus. Nach der großen fernen Hauptstadt Lutetia und den neuesten Modetrends dort. Bis es schließlich um das wichtigste Thema überhaupt bei einem Barden geht. Liebe Maestria, ihr müsst uns eine eurer Oden vorsingen. Oh ja, ein Lied! Eine gute Idee, ja! Wunderbar! Ach, ein Lied! Tja, also ich fühle mich nicht recht disponiert heute Abend. Oh nein! Das erlebe ich wirklich zum ersten Mal, dass sich ein Barde zum Singen auffordern lässt. Gut, da ihr darauf besteht. Ihr werdet vielleicht überrascht sein über mein Begleitinstrument. Die Harfe und die gallische Trompete, das ist alles out. Nur Schlaginstrumente sind in der Lage, das lyrische Moment der modernen Dichtung zu transzendieren. Hört gut zu. Das macht die Lutetia luftig. Bitte, meine Herren, wo bleibt eure gute Erziehung? Oh, Banausen, was seid ihr nur kulturlos? Beachtet nicht auf sie, das war sehr interessant, wisst ihr? Ich weiß, ich frage mich nur, wie ihr diese rückständigen Barbaren ertragen könnt. Sie sind spottsüchtig, aber nicht boshaft. Kommt alle morgen nach dem Schulunterricht zu mir. Ich werde euch erklären, wie die Stellung der Frau für die Gallierin von heute sein sollte. Die Nacht schenkt unserem kleinen gallischen Dorf schließlich Ruhe und Frieden, bis Maestria im Baumhaus von Trubadix zu nächtlichen Stimmübungen ansetzt. Ganz Lutetia, träum von der Liebe. Na, das ist mir eine schöne Person von Stand und guter Erziehung. Inspiration schlägt eben keine Stunde. Der einzige Unterschied zu Trubadix ist, dass es nicht regnet. Ob Regen oder nicht, die Dorfbewohner sind nicht bereit, die nächtliche Ruhestörung länger zu ertragen. Nachdem der Baum mit ihrer Dienstwohnung einer Axt zum Opfer gefallen ist, ruft Maestria am nächsten Morgen die Kinder des Dorfes etwas verstimmt zur Schule. Die Kleinen und die Großen. Paarweise aufstellen und Ruhe bitte! Ich gehe Wildschweine jagen und überlasse dich deinen Studien, Obelix. Komm, Idefix. Tiere sind im Unterricht verboten. Aber Idefix ist ein gelehriger Hund, der unbedingt noch was dazulernen will. Ich habe gesagt, keine Tiere im Unterricht. Da, bitte. Jetzt habt ihr ihn beleidigt. Das macht nichts, Idefix. Wart hier auf mich. Ich erzähl's dir dann. Und dieser Sack? Was ist das denn? Das sind meine Schweineriegel für die große Pause. Das ist doch hoffentlich nicht verboten. Maestria unterrichtet mit strenger Hand. Als erstes steht Mathematik auf dem Stundenplan. Und jetzt sagen wir alle das Fünfer einmal eins auf. Los, alle zusammen. Fräulein, Fräulein, Obelix will meinen Schweineriegel essen. Ich wollte bloß mal abbeißen, das ist alles. Zur Strafe gravierst du mir 100 Mal. Ich soll nicht verzehren meines nächsten Sachen. Just in diesem Augenblick schmiedet Julius Cäsar im fernen Rom geheimnisvolle Pläne. Nun, Claudius, nimm den Bus. Wie weit bist du mit deiner Superspezialzenturie, die du ausheben wolltest? Wie weit ich damit bin? Oh, sie ist fix und fertig, O Cäsar. Speziell trainiert für die Sondermission. Sie wartet nur noch auf deinen Befehl zum Einschiffen. Ich will keine Zeugen bei dieser Operation, verstanden? Nicht einen. Sämtliche Vorsichtsmaßnahmen werden getroffen. Ich schwöre es dir, O Cäsar. Wenn man von ihrer Existenz erführe, wäre ich die Beute meiner Feinde im Senat und das Gespött von ganz Rom. Also sei auf der Hut, nimm den Bus. Und so segelt ein römisches Schiff, beladen mit einer geheimnisvollen Zenturie, in Richtung Gallien. Dort ist im Dorf unserer Freunde die Schule inzwischen aus. Statt der Schüler versammeln sich dort nun die Frauen des Dorfes um Maestria. Die ist allerdings noch mit einem Nachsitzer beschäftigt. Du bist immer noch da? Na klar, ihr habt von mir verlangt, 100 Mal zu gravieren. Ihr sollt nicht verzehren eure nächsten Bachen, oder? Schön, für diesmal ist's gut. Hä? Aber komm ihr damit nicht wieder. Na schön. Gallierinnen, Schwestern, bäumt euch gegen eure Fesseln auf. Flieht die Sklaverei und und schließt die Reihen derer, die Nein sagen zu der Tyrannei der Männer. Während die Frauen des Dorfes über einen politischen Umsturz nachdenken, schätzen die Männer den gewohnten Trott. Du kommst gerade recht, Obelix. Die Wildschweine sind aufgetragen. Zu Tisch. Welch wunderbarer Duft, der abends mich betört, wenn Wildschwein gar mich lockt an deinen heißen Herd. Machst du jetzt schon Alexandriner? Die Schule scheint dir zu bekommen. Für mich ist die Schule vorbei. Die hat mir geraten, nicht wiederzukommen. Bei den Dorffrauen ist es anders. Die gehen hin, um Abendkurse zu besuchen. Abendkurse? Was für Abendkurse? Keine Ahnung. Es war die Rede von zäumt eure Fesseln auf, flieht in die Sklaverei und schließt die Reihen derer, die einsagen. Wen, weiß ich nicht mehr. Auch wenn Obelix die Worte von Maestria nicht ganz richtig wiedergegeben hat, so reicht es doch, um Asterix zu beunruhigen. Sorgenvoll schreitet er mit Miraculix durchs Dorf, in dem sich einiges verändert hat. Ich fürchte, dass diese Maestria uns nur Unfrieden bringt. Na na, erst schreien, wenn es weh tut, Asterix. Aua! Und jetzt dann kannst du ihn selbst verkaufen, deinen nicht frischen Fisch. Aha, ich will nicht aussehen wie ein Junge. Ach, du bist genauso rückständig wie dein Vater. Hab ich's nicht gesagt. Komm, lass uns über all das mit Majestix reden. Doch auch in der Hütte des Häuptlings hat sich einiges verändert. Nein, mit gute Miene. Nicht meinen Schild. Dein Schild ist doch mein Schild. Nur weil ihr jetzt die Hosen anhabt, habt ihr noch längst nicht unseren männlich stolzen Habitus. Ihr Mannweiber. Bevor sich die Lage noch mehr zuspitzt, muss man diesem Barden sagen, dass er unerwünscht ist und das Dorf verlassen soll. Ich sehe nur einen Krieger, der so stolz und tapfer ist und ihm das verkünden kann. Wen? Dich, Asterix. Oh nein! Doch aller Widerstand nutzt nichts. Majestix schickt seinen tapfersten Krieger auf diese heikle Mission. Wenig begeistert macht sich Asterix auf den Weg zu Maestria. Warum ausgerechnet ich? Schließlich bin ich Junggeselle und das Ganze geht mich nichts an. Manchmal beneide ich Trubadix, dass er es vorgezogen hat, mitten im tiefen Wald zu leben. Madame, man schickt mich euch zu sagen... Ah, ihr seid's. Der Kleine, der keine Angst hat vor den Großen. Ihr gefällt mir gut. Ich wollte übrigens auch gerade mit euch sprechen. Ich soll euch sagen... Ihr seid Junggeselle, habe ich gehört. Ihr lebt also allein. Ja, obwohl es manchmal vorkommt, dass ich meine Hütte mit Obelix teile, wenn er sich langweilt. Wieso fragt ihr? Also folgendes. Bis meine Hütte wieder aufgebaut ist, könntet ihr mir eure überlassen und eine Weile in der von eurem Freund Obelix wohnen. Was haltet ihr davon? Also das... Niemals! Kapiert? Niemals! Schaut mir diesen stolzen kleinen Gallier an, wie ihm der Kamm schwillt! Also abgemacht. Und vielen Dank für eure spontane Hilfsbereitschaft. Ich habe mich einfangen lassen wie ein Frischling. Nicht allein, dass diese Frau nicht abziehen wird, nein, sie will auch noch meine Hütte besetzen. Der Unmut im Dorf über Maestria wächst, allerdings nur unter den Männern. Die Frauen sind nach wie vor ganz begeistert von ihr. Na, Maestria, gefällt es euch bei uns? Ja und nein. Gefällt euch etwas nicht? Na, schaut euch doch mal an. Ihr seid die First Lady dieses Dorfes und beschäftigt euch mit Sticken, statt die Geschicke eures Volkes in die Hand zu nehmen. Aber das macht Majestix. Ta-ta-ta-ta-ta. Wer außer euch kennt die wahren Ansprüche der Gallierin? Doch jedenfalls nicht dieses angegraute Wildschwein. Was höre ich da? Es gibt Wildschwein zum Essen? Ich zieh's vor zu gehen. Wartet, Maestria. Na, wer hat denn da ein dickes Wildschwein für sein liebes kleines Schnäuzelchen gebraten? Ich bin nicht deine Sklavin. Und überhaupt, ich habe mit dir zu reden. Auwei, was habe ich denn wieder verbrochen? Von jetzt an sitze ich ebenfalls im Dorfrat. Ich bin doch die Frau des Chefs, oder? Genau, und der Chef hier bin ich. Ach ja? Jawohl. Ihr! Aua! Wenn dem so ist, dann verlasse ich das Dorf. Majestix macht ernst und packt seinen Reisesack. Dann marschiert er zum Dorftor hinaus, wo er auf Asterix und Obelix trifft, die gerade von der Jagd zurückkehren. Wohin willst du, Majestix? Ich bin das Opfer eines Staatsstreiches, angezettelt von dieser Lutetierin. Daher gehe ich jetzt ins politische Exil. Und wo gehst du hin? In den Wald. Ich tu mich mit Trubadix zusammen. Die Frauen des Dorfes feiern unterdessen ihren Staatsstreich. Sie haben gute Miene auf den Häuptlingsschild gehoben und tragen sie feierlich durchs Dorf. Es lebe gute Miene, unser Chef! Schnell, Obelix, wir müssen Miraculix unseren Druiden verständigen. Diese Maestria ist wirklich gefährlich, O Miraculix. Majestix hat uns jetzt auch verlassen. Die Dorfbewohner können frei wählen, Asterix. Wenn sie sich für gute Miene als Chef entschieden haben, müssen wir uns dem beugen. Diese Entscheidung ist sicher nur der Ausdruck einer Minderheit. Organisieren wir eine Volksabstimmung. Und so wird für den nächsten Tag eine Abstimmung anberaumt. Alle Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen haben sich auf dem Dorfplatz versammelt. Wir stimmen ganz frei darüber ab und stellen fest, ob gute Miene oder Majestix unser Chef sein soll. Jeder von uns geht jetzt einzeln in die Hütte und wirft in dieses Fässchen einen Kieselstein, mit dem er seine Wahl kundtut. Weiß für gute Miene, gelb für Majestix. Aber warum denn so verkompliziert, wo es doch so einfach ist, per Handabheben abzustimmen? Das stimmt. Wir stimmen per Handheben ab. Und warum nicht per Fußheben, wenn wir schon dabei sind? Mit dem Fuß? Den kriegst du gleich. Das sieht nicht nach Einstimmigkeit aus. Also ganz einfach. Wir stimmen per Handheben darüber ab, ob wir bestimmen wollen, per Handheben abzustimmen. Diejenigen, die per Handheben abstimmen wollen, mögen die Hand heben. Erwartungsgemäß sind es die Frauen des Dorfes, die dem Vorschlag von Maestria folgen und ihre Hand heben. Gut, und nun mögen diejenigen, die nicht per Handheben abstimmen wollen, die Hand heben. Kein verheirateter Mann des Dorfes hebt seine Hand. Sie alle haben Angst vor den finsteren Blicken ihrer Frauen. Du, Asterix, da sind mir zu viele Hände im Spiel. Ich kapiere das nicht. Ich schon, aber mir ist das zu viel Handgemenge. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Maestria hat gewonnen und gute Miene bleibt Chefin. Verärgert verlässt Asterix den Dorfplatz, gefolgt von Maestria. Komm, mein stolzer kleiner Gallier, ärger dich nicht. Das lässt sich alles handhaben. Ach, ihr könnt mich gern haben. Hand aufs Herz. Hast du nie daran gedacht, um jemandes Hand anzuhalten? Na hört mal, was geht euch das an? Falls ja, wäre ich durchaus disponiert, dir die Hand zum Bund fürs Leben zu reichen. Wie bitte? So könnten wir zusammen die Dinge in die Hand nehmen. Chefs von diesem Dorf werden zum Beispiel. Ach ja? Das also steckt hinter euren Ränken. Ihr wollt den Schild des Chefs besteigen. Aber er ist ja noch viel schöner, wenn er wütend ist. Mein stolzer kleiner Krieger. Lasst endlich diesen Unsinn, oder ich... Bei allen Göttern, was habe ich getan? Ich habe eine Frau geschlagen. Das darf nicht wahr sein. Das bin doch nicht ich. Wacht auf. Es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ich bitte euch um Entschuldigung. Das ist das erste Mal, dass ich... In Zukunft werde ich mich in Acht nehmen vor skrupellosen Zwergen, die unverschämt werden. Die hat mir aber einen finsteren Blick zugeworfen, die Maestria. Es ist schrecklich, Obelix. Ich habe eine Frau geschlagen. Ja, das macht sicher weniger Spaß, als einen Römer zu verprügeln. Ich schäme mich. Wie konnte ich es nur so weit kommen lassen? Asterix, auf Beschwerde von Maestria, hat gute Miene den Dorfrat einberufen. Und du sollst noch heute vor ihm erscheinen. Ich fühle, dass auch ich das Dorf bald verlassen muss, Miraculix. Ich übernehme deine Verteidigung gegen diesen pflichtvergessenen Barden. Vertrau mir, Asterix. In der Hütte von Häuptling Majestix, Gute Miene, ist der neue, rein weibliche Dorfrat zusammengetreten, um über Asterix ein Urteil zu fällen. Mit der Misshandlung unseres Gastes hast du unsere Gesetze übertreten, Asterix. Deinetwegen wird die gallische Galanterie an Prestige verlieren. Daher verurteilen wir dich dazu, eine Zeit lang außerhalb des Dorfes zu leben, damit du über die Tragweite deines Verhaltens nachdenken kannst. Na bravo! Diejenige, die die Harmonie zerstört hat, die im Dorf herrschte, sitzt im Rat, während der Held, derjenige, der so viel für den Erhalt der Freiheit getan hat, verbannt wird. Bravo! Wir brauchen keine Helden. Es wäre vernünftiger, den Legionen die Hand zu reichen, die uns so großzügig die Segnungen des römischen Friedens anbieten. Wir brauchen von euch keine Ratschläge, alte Schlange. Und wir keinen von euren Kesseln, alter klappriger Uhu. Na schön. Unter diesen Umständen verlasse ich das Dorf. Komm, Asterix. Wir haben unseren Druiden gekränkt. Wir hätten Asterix vielleicht nicht so schwer bestrafen dürfen. Und wenn die Römer uns angreifen? Was tun wir dann ohne Zaubertrank? Seid unbesorgt. Die Römer werden den Frieden, den ich ihnen vorschlagen werde, nicht ausschlagen. Miraculix, Asterix und sein treuer Freund Obelix haben ihre 7 Sachen schnell zusammengesucht und machen sich auf den Weg in den Wald. Jetzt, wo wir das Dorf verlassen, hat Maestria erst recht freie Hand. Gewiss. Doch wir werden das Ganze aus nächster Nähe überwachen. Ich bin doch überrascht, dass die Männer im Dorf so apathisch sind und gar nicht reagieren. Versetzen wir uns in ihre Lage. Sie haben familiäre Zwänge. Wir dagegen sind frei, Asterix. Ihr macht's euch leicht, ihr Ledigen! Wie sich herausstellt, sind Miraculix, Asterix und Obelix nicht die einzigen, die das Dorf verlassen haben. Im Wald treffen sie nicht nur Majestix und Trubadix wieder, auch alle anderen Männer haben das Dorf verlassen. Kommt, Kinder, trinkt mit uns. Bis bei unseren Weibern der gesunde Menschenverstand wieder einsetzt, haben wir es hier gar nicht so schlecht. Seien wir trotzdem wachsam. Nicht, dass die Römer die Situation ausnutzen und das Dorf annektieren. Obelix und ich, wir gehen hin und überwachen sie. Und das ist bitter nötig. Denn am Kai vor dem Lager Aquarium hat soeben das Schiff mit Cäsars Super-Spezial-Zenturie festgemacht, das unter strengster Geheimhaltung von Rom nach Gallien geschickt wurde. Im Lager Aquarium wird die Ablösung sehnsüchtig erwartet. Darum ist der Centurier verwundert, als keine Legionäre an Land gehen, sondern nur Claudius nimmt den Bus. Wie? Bist du etwa die Ablösung? Sozusagen, Centurio. Ich bin von Cäsar beauftragt, dir den Befehl zur Auflösung des Lagers vor der Ankunft der Ablösung zu überbringen. Und nehmen wir mal an, ich lehne die Auflösung des Lagers vor der Ankunft der Ablösung ab. Dann führt das für dich zur Ablösung von den Funktionen und zur Auflösung in Einzelteile als Leckerbissen für die Löwen im Zirkus. Lager auflösen! Bedauerlicherweise kommt es jedoch bei der Auflösung des Lagers zu einer Ablösung vom Zeitplan. Sodass Nimdimbus, der geheimnisvollen Centurie, viel zu früh den Befehl zur Lösung vom Schiff erteilt. Achtung! In Reih und Glied austreten! Und zwar diszipliniert! Yeah! Zur großen Überraschung des Centurius und der Legionäre von Aquarium besteht die Ablösung aus weiblichen Legionären. Halt! Was ist denn das für eine Maskerade? Die Maskerade kommt für euch armselige Wichter als Ablösung. Ja! Das wäre für die Moral der Truppe vielleicht die Erlösung. Hey! Die Anführerin der Legionärinnen zeigt dem Centurio, was sie von seinen Witzchen hält und schleudert ihn zu Boden. Aufhören! Bitte aufhören! Ich hatte dir doch gesagt, du sollst diesen Ort verlassen, Centurio. Unter uns, was soll das werden? Ich hatte die Idee, diese Frauen-Centurie zu schaffen, um die Gallier zu schlagen und endlich ihr Dorf zu erstürmen. Weil du vielleicht glaubst, dass es diese Matronen besser machen als wir? Die vielgerühmte gallische Galanterie wird die Unbeugsamen immer daran hindern, gegen Frauen zu kämpfen, selbst wenn sie Uniform tragen. Schon gut, ich hab's verstanden. Wir ziehen ab. Kommt nicht mehr in Frage. Jetzt, wo ihr das Geheimnis kennt, hat das ganze Lager Ausgangssperre. Zum Glück haben Asterix und Obelix alles mitbekommen, was sich am Kai vor dem Lager Aquarium ereignet hat. Sie eilen zurück in den Wald, um Majestix und ihren Freunden zu berichten. Wenn wir gegen diese weiblichen Legionäre kämpfen, verlieren wir unsere Ehre. Und wenn wir sie gewähren lassen, erstürmen sie unser Dorf. Beim Teutates, wir müssen unsere Weiber vor der Gefahr warnen, die ihnen droht. Freiwilliger vor, der ins Dorf geht. Schon gut, ich hab verstanden. Komm, Obelix. Ja. Doch als unsere Freunde das Dorf erreichen, erwartet sie eine Überraschung. Auf den Straßen und in den Hütten ist niemand zu sehen. Beim Teutates, das Dorf sieht verlassen aus. Das ist wie mit Trubadix. Maestria vertreibt uns alle. Die spinnen die Badenen. Hörst du das? Wir schauen mal nach, Obelix. Es zeigt sich, dass das Dorf doch nicht verlassen ist. Es haben sich nur alle Frauen in der Schule versammelt, wo Maestria eine Modenschau organisiert hat. Weiterhin aus der Kollektion Diorix, nach dem Ensemble Hinkelsteinrose, hier die Robe Abenddolmen. Das ist ja Wahnsinn. Was soll denn das Ganze hier? Maestria hat aus Lutetia Vertreter der Haute Couture kommen lassen, die uns ihre Frühjahrskollektion vorführen. Aber das ist ja Asterix. Asterix! Wo sind unsere Männer? Was machen sie? Wie geht es ihnen? Wann kommen sie heim? Also was ist? Gebt uns endlich eine Antwort. Sklavinnen seid ihr gewesen und Sklavinnen werdet ihr bleiben. Ruhe! Trete zur Seite. Vielleicht hat uns Asterix etwas mitzuteilen. Es tut mir leid, eure Modenschau unterbrechen zu müssen, aber Majestix hat uns beauftragt, euch zu warnen, dass... Ratsversammlung in meiner Hütte! Wir wollen hören, was uns das dicke Wildschwein ausrichten lässt. Wenig später hat Asterix gute Miene und den neuen Dorfrat über seine ungewöhnliche Entdeckung vollständig informiert. Also hat Cäsar die Schwachstelle der Gallier entdeckt. Bei diesen weiblichen Legionären sind wir machtlos. Ich kenne welche, die nicht immer solche Skrupel gehabt haben. Dann werden wir eben kämpfen. Und wir werden diese Legionärin besiegen, weil wir vorher Zaubertrank trinken. Wir brauchen keinen Zaubertrank. Ich gehe zu diesen Römerinnen hin. Von Frau zu Frau lässt sich leichter Frieden schließen. Ich bitte euch trotzdem, die anderen Dorfbewohnerinnen zu verständigen. Nur eine gewarnte Gallierin ist eine starke Gallierin. Geht. Asterix, Obelix, bleibt noch. Ich habe euch etwas zu sagen. Wie geht es, Schnäuzelchen Asterix? Er hat sich doch hoffentlich nicht erkältet. Nun, im Wald ist's feucht um diese Jahreszeit. Bring ihm diese warmen Sachen hier und erinnere ihn daran, dass er wieder einen Gichtanfall kriegt, wenn er zu viel schlemmt. Wie es scheint, macht sich nicht nur gute Miene Sorgen um ihren Mann. Auf dem Weg durchs Dorf zurück in den Wald bekommen Asterix und Obelix heimlich noch einige andere Pakete zugesteckt. Asterix, sag Verleinix, er soll sich warm anziehen. Die Nächte sind frisch im Wald. Hier für Automatix. Ich weiß, wie unselbstständig er ist. Der erkältet sich immer so schnell. Psst, Asterix, hier. Mit wenigen Neuigkeiten, aber umso mehr warmen Kleidungsstücken kehren Asterix und Obelix zurück zu ihren Freunden in den Wald. Unterdessen hat die Frauenzenturie in der Nähe des befestigten Lagers Aquarium ein provisorisches Lager errichtet. Genau dorthin ist Maestria unterwegs, die bei ihrem Gang zu den Römerinnen von Asterix und Obelix beobachtet wird. Halt, Gallierin! Du bist eine Frau wie ich. Wir sind also Schwestern. Darum reich mir die Hand, Römerin. Die römische Schwester von Maestria steht nicht auf Galanterie, Asterix. Du merkst aber auch alles, Obelix. Was hast du hier zu suchen, Gallierin? Ich komme, um einen Frieden vorzuschlagen zwischen Rom und dem Dorf der Unbeugsamen. Und das ist der Empfang. Die Unbeugsamen kapitulieren also. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach und schnell gehen würde. Nicht die Unbeugsamen kapitulieren, sondern ihre Frauen, die sich nach Frieden sehnen. Ach so? Ich brauche den Frieden nicht, den du mir anbietest, Gallierin. Das Dorf wird zerstört und seine Einwohner werden ihre letzten Tage im Gefängnis verbringen. Aua! Ihr seid nichts als Barbaren. Unser neuer Barde wird mir plötzlich viel sympathischer. Ich muss mich einen Augenblick mit Maestria besprechen. Wir sehen uns später, Obelix. So? Aha. Ich gratuliere euch zu eurem Mut, Maestria. Asterix! Pah. Das sind doch alles Rüpel. Die sollte man überhaupt nicht beachten. Ihr kennt ganz Lutetia, nicht wahr? So ist es. Wieso diese Frage? Weil es diesmal an mir ist, euch einen Vorschlag zu machen. Asterix schmiedet gemeinsam mit Maestria einen Plan. Er kann es kaum erwarten, seinen Freunden im Wald davon zu erzählen. So, ich habe mit Maestria Frieden geschlossen. Schau an! Wieder ein Junggeselle weniger. Was sollen diese albernen Anspielungen? Du hast dir diesen Unfug rum erzählt, stimmt's, Obelix? Stimmt. Und außerdem, Asterix, das ist doch keine Schande. Ach, ihr seid mir zu blöd. Dann gehe ich und erzähle euch nichts von dem Plan, den ich mit Maestria ausgeheckt habe. Im Lager der Frauenzenturie wird unterdessen der Angriff auf die Gallier geplant. Nun, Zenturionen, hast du schon einen Plan zur Erstürmung des Dorfes? Ganz einfach. Vorpreschen und stürmen. Aber zur Vorsicht werde ich erst eine Patrouille ausschicken. Man kann nie wissen. Legionärinnen! Ihr durchquert den Wald und nähert euch dem gallischen Dorf. Alle Observationen sind zu rapportieren. Verstanden? Kehrt! Marsch! Befehlsgemäß treten die Legionärinnen den Weg durch den Wald an. Doch ihr Weg bleibt nicht unbeobachtet. Asterix folgt ihnen auf Schritt und Tritt. Es gibt sicher eine Menge Viecher in diesem Wald. Ich ekel mich besonders vor Schlangen und Spinnen. Ob's hier wohl Wölfe gibt? Von der schlimmsten Bedrohung, die derzeit im Wald lauert, haben die Legionärinnen jedoch nicht mal den Hauch einer Ahnung. Hey, Trubadix, schnell, sing mir irgendwas. Machst du Spaß? Oder meinst du das ernst? Sehr ernst. Das trifft sich gut. Ich habe gerade eine kreontische Ode komponiert mit einer Transzendenz des Verbalismus, auf die ich stolz bin. Hör zu und sag mir, was du davon hältst. Oh, Gnade! Gewitter, Platzregen und die schmerzhafte Transzendenz der trubadixischen Ode treiben die Legionärinnen unverrichteter Dinge zurück ins Lager. Sintflutartiger Regen, worauf Schlangen und Spinnen auftaucht und sogar Wölfe. Hört auf mit euren Schauermärchen, ihr römischen Gänse. Doch bei jeder Patrouille ist es das gleiche Lied. Jedes Mal die gleiche Sintflut und panisch aus dem Wald flüchtende Legionärinnen. Die Tage vergehen in einem allgemeinen Stimmungstief. Bei den Römerinnen ebenso wie bei den regennassen Galliern im Wald. Nun, Asterix, erklärst du uns vielleicht mal diese neue Schwärmerei für die Gesänge von Trubadix? Sie haben mir die nötige Zeit gebracht, um meinen Plan vorzubereiten. Und worin besteht dieser Plan? Ja, was hast du eigentlich vor? Habt noch ein wenig Geduld. Ich bitte euch nur in der Nähe des Dorfes auf mich zu warten, ohne dass man euch sieht und ohne einzugreifen. Egal was kommt. Und was Obelix und mich angeht, wir haben noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Ach ja. Asterix und Obelix machen sich auf den Weg zum Lager der römischen Legionärinnen, das nicht weit entfernt liegt. Halt! Kein Durchgang, Gallier! Denk dran, Obelix. Sei galant. Entschuldigung, Madame. Hey! Wollt ihr mich wohl runterlassen? Bin ich galant genug, Asterix? Du bist perfekt, Obelix. Alarm! Zur Wache! Die Legionärin vom Eingangstor unter den Arm geklemmt, dringen Asterix und Obelix ins Innere des Lagers vor. Die Zenturionen und Nimdenbus stellen sich den beiden in den Weg. Was soll das bedeuten, Gallier? Eure Gesetze verbieten euch, gegen Frauen zu kämpfen. Vergesst das nicht. Eben. Wir wollen euch mit allem Respekt, der euch gebührt, in unserem Dorf empfangen. Und ab jetzt wird der Himmel euch gnädig sein. Selbst wenn wir den Blitzen Jupiters die Stirn bieten müssen, wir machen euer Dorf dem Erdboden gleich. In diesem Fall... Los, lauf, Obelix! Ich will sie tot oder lebendig! Zum ersten Mal in ihrem Leben laufen Asterix und Obelix vor Römern davon. Natürlich nicht aus Angst, sondern weil sie die römischen Legionärinnen dazu bringen wollen, sie bis zum Dorf zu verfolgen. Die Römerinnen fallen darauf rein. Die ganze Frauenzenturie rückt aus und geht vor dem Dorf der Gallier in Kampfstellung. Zeigen wir diesen gallischen Barbaren, was die Stärke der römischen Legion ausmacht. Schnelligkeit, Kampfkraft und Disziplin. Zum Angriff! Während die Legionärinnen mit Kampfgeschrei das Dorf der Gallier stürmen, reibt sich Claudius Nimbus vor den Toren des Dorfes bereits die Hände. Beim Jupiter, jetzt gibt's die Vollen. Ich höre schon, wie Cäsar zu mir sagen wird, was Neues, mein Sohn. Und ich werde ihm antworten, ich kam, sah und siegte. Und dann wird er mich zum Senator machen. Wieso plötzlich diese Stille? Ich hoffe, die Gallier waren galant. Ein Blick ins Dorf verrät Nim den Bus, dass die Gallier sogar über die Maßen galant waren. Sie haben das Dorf für die Römerinnen in ein Einkaufsparadies verwandelt und die gallische Modewoche ausgerufen. Alle Artikel sind aus Lutetia angeliefert worden. Galanteriewaren von BHX, Goldschmiedearbeiten von Tiffanix, Parfums und Kosmetikwaren. Die Legionärinnen sind begeistert. Claudius nimmt den Bus, hingegen weniger. Ich kann das nicht weg! Das! Zenturionin! Ich befehle dir, anzugreifen! Och, du kommst gerade recht, nimm den Bus. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen dem rosa Kleid hier und dem blauen. Sonderangebote bei allen Stoffen! Yay! Yay! Das ist ja eine Katastrophe! Cäsar wird außer sich sein! Mit gesenktem Kopf und zutiefst erschüttert verlässt Claudius nimm den Bus das Dorf. Unsere Gallier dagegen freuen sich über die jüngsten Entwicklungen der gallisch-römischen Beziehungen. Bravo, Asterix! Dein Plan war wunderbar! Dank Maestria und all der Frauen aus dem Dorf haben wir eine ganze römische Zenturie gallisiert. Ist etwas nicht in Ordnung, Obelix? Ich bin zu nichts mehr nütze. Ich mach nichts mehr. Ich bin nichts mehr. Folg mir, Obelix. Wir gehen den Römer überwachen. Der holt sicher Hilfe im befestigten Lager von Aquarium. Vergiss nicht, dieses Lager ist immer noch mit Legionären besetzt. Und zwar mit männlichen. Diese hoffentlich nicht gedeckt durch die gallische Galanterie. Sicherlich nicht. Genug geblödelt, Asterix. Jetzt schnell zurück zum Ernst des Lebens. Wir kümmern uns derweil um die anderen Lager rings ums Dorf. Ich hoffe, es mangelt uns nicht an Zaubertrank. Sei unbesorgt. Das Einzige, woran es uns immer ein bisschen mangeln wird, ist Weisheit. Claudius nimmt den Bus, hat unterdessen das Römerlager Aquarium erreicht. Wer da? Claudius nimmt den Bus, Beauftragter von Julius Cäsar. Worum geht's? Schluss mit der Fragerei. Ich befehle euch, das gallische Dorf zu erstürmen. Das geht nicht. Was? Wieso geht das nicht? Wir haben Ausgangssperre. Höre, Centurio, die Gallier haben ihr Dorf feige verlassen. Es sind nur noch ihre Frauen da, die mit unseren Matronen die Zeit vertändeln. Das ist deine Chance. Und obendrein winken dir Ruhm und Vermögen. Ist das wahr? Das Dorf ist nur von den Gallierinnen besetzt? Ja, ich schwöre es beim Jupiter. Zu den Waffen! Zum Angriff! Zum gallischen Dorf! Bedauerlicherweise hat Claudius neben dem Bus nicht bemerkt, dass Asterix und Obelix ihm zum Lager der Römer gefolgt sind. Und sie freuen sich schon sehr darauf, nicht galant sein zu müssen. Das ist alles für dich, Obelix. Schick, schick, schick, schick! Und so kann sich Obelix endlich wieder seiner ungalanten Lieblingsbeschäftigung zuwenden. Ach, der gute Obelix. Er dachte schon, man hätte ihn bei dem Abenteuer vergessen. Das war man ihm wirklich schuldig. Nachdem Obelix das Lager Aquarium erfolgreich niedergemäht hat, kehren Asterix und Obelix zurück in den Wald zu ihren Freunden. Die stärken sich gerade mit frisch gebrautem Zaubertrank für ihren Besuch der übrigen Römerlager, in denen auch der kräftig angeschlagene Claudius nimmt den Bus sein Glück versucht. Die Gallier haben also ihr Dorf feige verlassen, sodass es jetzt nur noch von Frauen und Kindern bewacht wird. Wie ich es hier sage, Fecurio. Oh, du scheinst mir durch diese Probleme ganz schön angeschlagen, Landmann. Hier, eine kleine Stärkung. Ja, danke. Aber wenn möglich mit Strohhalm. Alarm! Die Gallier greifen uns an! Zum Angriff, Kinderchen! Lass sie mir! Lass sie mir! Sei nicht so egoistisch, Obelix! Nach althergebrachter Tradition machen unsere Gallier die Römerlager Barbarorum, Laudanum und Kleinbonum dem Erdboden gleich. Indessen wenden sich die Gallierinnen und Römerinnen einem friedlicheren Umgang zu. Mit diesen Kleidern werde ich auf dem Forum mehr als einer die Schau stehlen. Wenn ich zurück in Rom bin, mache ich eine Boutique auf. Haute Couture aus Lutetia. Und ich miete das Kolosseum und organisiere dort eine Modenschau inmitten der Gladiatorenkämpfe. Das wird super! Nochmals vielen Dank für eure reizende Gastfreundschaft, meine Damen. Ach, wisst ihr, das war doch selbstverständlich. Zum Abschied erklingt für Cäsars Frauenzenturie eine nur allzu bekannte alte gallische Weise. Nachdem sich die Regenwolken verzogen haben und die römischen Legionärinnen ihre Reise zurück nach Rom angetreten haben, kehrt im Dorf der Gallier und Gallierinnen endlich wieder Frieden und Harmonie ein. Hier, Schnäuzelchen. Der Schild steht dir viel besser als mir. Du weißt, du kannst ihn haben, wann immer du willst, Mähnchen. Nichts für ungut, Maestria. Nichts für ungut, Asterix. Ende gut, alles gut. Im fernen Rom dagegen scheint die Geschichte von Cäsars Frauenzenturie und wie sie von den Galliern besiegt wurde, für Erheiterung zu sorgen. Ganz Rom wird davon erfasst. Naja, fast ganz Rom. Es herrscht eine eigentümlich fröhliche Atmosphäre über Rom, o Cäsar. Schweig, Dummkopf! Pack meine Sachen. Ich verreise für die nächste Zeit in meine Villa auf dem Lande. Um freudig die Rückkehr zum häuslichen Frieden und die Beruhigung der Gemüter zu feiern, hat man im Dorf schließlich das traditionelle Bankett ausgerichtet. Es ist der Ehrentag von Maestria und allen Gallierinnen. Und selbst Trubadix ist zugelassen, mit bestimmten Auflagen. Gefällt es euch bei uns, Maestria? Ja und nein. Ich kann's kaum erwarten, wieder in Lutetia zu sein. Übrigens, damit er mir verzeiht, habe ich eurem Barden versprochen, ihn mitzunehmen, um ihn Showbix vorzustellen, dem großen Organisator der Festivals von Lutetia.